Show. Charlie ist schon wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Verlauschen, liebe Klang, nach jedem Ton. Charlie ist schon wieder mal am Mikrofon. 10. Heute am Sonntag, den 4. April. Hallo Nachtschwärmer. Das hier ist die ganz neue U96, die gerade läuft. Heute haben wir wieder ein super starkes Gewinnspiel. Viel Spaß und ganz, ganz tolle Songs. Disco Radio. Wir sind immer noch mitten in unserem Gewinnspiel. Und jetzt kommt die Vorstellung Nummer 4. Now here's what I want you all to do for me. Und ich hatte die Nummer 0621 064. Jetzt kommt sie dann gleich. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Hier ist Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn. Das wird sogar das Frühstücksalter, tut selbst das Büro. Welle Wahnsinn überrollt auf dich. Das ist Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Das ist the best music in town, boys. Check this out. Music with power and excitement. More high-tech music on your high-tech station. Disco sensation. Disco sensation. Now listen to disco. Disco radio. And now from our massive collection of disco dancing greats. Stereo disco, dynamic music. Get free from hate and get love. Und hier sind Nummer 1 der Disco Charts. The number one. We'll be right back. Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Radio Ladies first. Radio Ladies first. Ladies first. Nur knutschen ist schöner. Paul ist unser Bademeister. Jetzt wird es Zeit für unser Gewinnspiel. So, da kommt wieder ein Mix, Nachtschwimmer. Und da sind ein paar ältere Sachen drin, aber die kennt ihr auch. Ein Nachtschwimmer kennt die Songs. Fünf Interpreten brauche ich, dann gibt's eine CD. Hey, los geht's. We're gonna have a big fun tonight. Oh yeah. One, two, three, four. Go on, girl. Hey. Go on, go on, go on, girl. Hey. Go on, girl. Hey. Go on, go on, go on, girl. Hey. I like you. Go on, girl. Hey. Go on, go on, go on, girl. Hey. Go on, girl. Hey. Go on, go on. Let's go. All the people on the left. All the people on the right. 20.48 Uhr und wir sind mit unserem speziellen Nachtschwimmer-Gewinnspiel. Nehmen wir den Hörer in die Hand? Telefon, glaubt er weiß die Nummer schon, doch mangels Konzentration kommt's zur Eskalation. Und das geht so. Ich versuch's den ganzen Tag, weil ich was zu sagen hab. Grübel, grübel, Kummer, Kummer, wie war nur die Nummer? Grübel, grübel, Kummer, Kummer, wie war nur die Nummer? Wüsste ich nur, wo sie steht, sonst bin ich doch nicht so blöd. Hallo, Bussi Bär, ich bin's, die Helga. 07229 30 77 30. Aber die kennt ja schon längst die Nummer. Und bitte immer wieder probieren. Jetzt kommt ein Geheimtipp, der neue von Ryan Paris. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, yeah, she does. And if somebody love me like she do me, oh she do me, yeah she does.